Mein liebes Töchterchen. Das ist der erste Brief, den mein Vater mir geschrieben hat. Das Töchterchen bin ich. Zu deinem ersten Geburtstag wünsche ich dir alles Gute. Ich wurde 1946 in Trondheim geboren. Mögest du eine recht schöne und sonnige Jugend erleben. Da du weder lesen noch verstehen kannst, musst du Mutti den Brief geben, die ihn dir auf ihre liebe Art übersetzt. Meine Mutter war Norwegerin und dort haben sie sich kennengelernt. Mein Vater, Wolfgang Hellwig, und meine Mutter, Ellen Tschersul. Was hast du nun eigentlich für Haare und wie siehst du aus? Mutti hat öfters mal von einem Bild geschrieben, aber geschickt hat sie mir keins. Und ich würde doch so gern mal sehen, wie du aussiehst. Wenn du mit Mutti im Sommer kommst, dann ist es bei uns schön im Wald. Und du kannst so viel Beeren essen, wie du vertragen kannst. Es wachsen bei uns Stachel, Johannes und Himbeeren. Nun, mein Töchterchen, verlebe deinen Geburtstag ohne Weinen. Lass dir von Mutti einen lieben Kuss von mir geben. Vater. Machern, den 12. Februar 1947. Mein lieber Wolf, meine lieben fernen Mädels. Hörspiel von Anne Osterloh. Nach Briefen von Ellen Tschersul und Wolfgang Hellwig. Als ich das letzte Mal mit meiner Mutter in Norwegen war, das war kurz vor ihrem Tod, und da wollte sie nicht, ich habe gesagt, hör mal zu, ja, wenn wir das jetzt diesen Sommer nicht machen, machst du das nie mehr. Und da habe ich sie dazu gekriegt. Und da waren wir auf diesem Bauernhof und meine Cousine, die hatte dann alle Leute eingeladen, die irgendwas von unserer Familie wussten. Und ich habe irgendwas in der Küche gemacht, komme dann wieder und dann sitzt meine Mutter zwischen diesen Leuten und erzählt die Zeit in Norwegen mit meinem Vater und entschuldigt sich bei allen. Verehrtes Fräulein Ellen. Ellen. Eben erfahre ich, dass ich morgen früh ein Boot überführen soll. Und es ist leicht auszurechnen, dass ich nicht vor 17 Uhr wieder in Trondheim sein kann. An so einen Zwischenfall hatte ich nicht gedacht und muss nun für heute auf Ihre nette Gesellschaft verzichten. Ich habe gesagt auf Deutsch, Mutter, bitte, hör auf, das musst du nicht. Doch, sagt sie, das muss ich jetzt machen, ich muss das loswerden. Also hat sie sich immer geschämt dafür, dass sie einen Deutschen geheiratet hat im Nachhinein. Das hat mich so gewundert, denn sie hätte das nicht machen müssen. Die waren ihr alle ganz wohlgesonnen. Aber Mutter hat sich das noch so von der Seele geredet. Ein Jahr später ist sie dann gestorben. 2009 waren wir da. 2010 ist sie gestorben. Damit Sie wissen, weshalb ich nicht erscheine, sende ich Ihnen dies Schreiben mit einem Boten. Ich hoffe aber fest, dass ich Sie doch wiedersehen werde. Ich will am Freitag um 16:30 Uhr an der Skihütte sein. Und Sie sollen wissen, dass ich Sie dort gerne wieder treffen möchte. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wolf Hellwig, an Bord, den 12. April 1944, 23 Uhr. Liebe Ellen. Meine Mutter, Ellen Tschersul, wurde am 25. November 1923 in Trondheim geboren. Die wenigen Stunden, die wir zusammen verbracht haben, Ellen, waren so schön, dass ich sie nicht mehr missen möchte. Meine Mutter war das vierte Kind von meinen Großeltern, Alfilde Tschersul, und der Großvater Anton Tschersul. Sieh mal, Ellen, das Glück kann so leicht vorbeigehen. Das Glück kann so leicht vorbeigehen. An Bord, 20. Mai 1944. Das Glück. Wir wissen nicht, wie lange wir es haben. Vielleicht ist es plötzlich weg, aber es ist uns hold. Warum also das Schönste, was wir haben, vorzeitig wegwerfen, wo uns anders doch immer die Hoffnung bleibt, dass es immer so bleiben könnte? Brechen wir es gewaltsam ab, ist es für immer aus. Das Glück kann so leicht vorbeigehen. Zwei Brüder waren im Widerstand und mein Großvater eigentlich auch. Im Norden vom Trondheimfjord liegt der Hof, auf dem er geboren wurde und wo ich auch oft war als Kind. Und in diesem Fjord lag die deutsche Flotte und da hat er immer fotografiert, wie es aussieht da. Und dem Widerstand sozusagen die Bilder geliefert. Geliebte Ellen, ich lese deine Briefe sehr genau und freue mich über jedes Wort, das etwas Ähnliches ausdrückt, wie die Geste von damals, als du mir plötzlich über die Wange streicheltest. Weißt du noch, Ellen, als gerade meine Männer uns überholten? Dein Wolf. 28. Mai 1944. Auf See. Mein Vater ist geboren am 28. September 1913. I dag for 3 uker siden tok vi avskjed med hverandre. Det jo slett ikke lenge siden. Heute for 3 uker. Allikevel føles det som en evighet. Nahmen wir Abschied voneinander. Es ist ja gar nicht lang. Und doch dünkt es mir, als wäre es eine Ewigkeit. Und Wolfgang ist mit 16 Jahren auf das Schulschiff Deutschland gekommen, also Lehrmatrose, und ist 4 Jahre zur See gefahren auf dem Schulschiff Deutschland, was jetzt im Bremerhaven liegt als Museum. Und da ist er dann nach Leipzig zu seiner Mutter, hat eine Lehre begonnen als Zimmermann in Machern. Und dann kam der Krieg. Ich glaube, das war so 41, als er eingezogen wurde. Dann musste er das Kapitänspatent machen, in einem Eilverfahren, denke ich. Und dann ging es nach Norwegen. Ich habe meinen Vater ja auch mal gefragt, wie das war, als er dort angekommen ist. Und was macht man denn als Besatzungsmacht? Da wurde er dann auch unwirsch und hat gesagt, ja, man besetzt die Post und den Rundfunk und sagt, sie sind jetzt besetzt und hier sind die Deutschen und wir übernehmen jetzt hier das Kommando. Also so hat er mir das erzählt. Und die Norweger haben sich ja nicht wehren können. Die hatten ja kaum Soldaten, kaum Waffen. Die haben dann das Rathaus besetzt und alle Stellen sozusagen übernommen und versucht, dass die Norweger für sie arbeiten. Leider habe ich meine Onkels nicht gefragt, was sie konkret gemacht haben. Was sie sabotiert haben. An Bord. 24. Mai 1944. Morgen, Donnerstag, nehme ich meinen Abschied von Trondheim. Ich habe bereits meinen Einsatzbefehl und freue mich darauf, endlich mal wieder dabei zu sein. Es ist doch etwas anderes, als hier an Land untätig herumzusitzen. Und doch denke ich so gern und oft an die wundervollen 5 Wochen mit dir. Es fing an mit einem Handschuh und hat eine Pause, in der auch ein aus Versehen mitgenommenes Kopftuch eine gewisse Rolle spielt. Denkst du noch manchmal an unseren Lagerplatz am See oder unsere nächtlichen Umwege mit Skiern in den Straßen, um dann mit der allerletzten Straßenbahn nach Hause zu fahren? Meine Mutter sagt immer, Sehnsucht ist doch das Schönste am Leben. Stimmt das, Ellen? Oder ist ein glückliches Beisammensein noch besser? Ja, mein Schärster, ja, wird. Ich sagte, Sie haben Ihren Handschuh verloren. Er ist schon immer gern Ski gefahren und dann konnte man mit der Glockelbahn hoch. Um Trondheim herum ist so ein bisschen Gebirge, so Mittelgebirge. Und da fährt die Glockelbahn hoch. Und in dieser Bahn haben die sich kennengelernt, weil meine Mutter ihn ansprach und sagte, Sie haben Ihren Handschuh verloren. Das war die erste Begegnung. 28. Juni 1944, Trondheim. Meine liebe Ellen, ich bin aber trotzdem stets bei dir, wenn ich auch meine Gedanken dir nicht mitteilen kann. Ich hoffe, dass ich in einigen Tagen wiederkommen kann. Wenn nicht, weißt du, dass ich auf See bin. Ich gedenke stets dein Wolf. Also mein Vater hat nie von allein vom Krieg erzählt. Ich habe mal als 14-Jährige habe ich mal probiert und habe gefragt, warum er in den Krieg gezogen ist. Er hätte ja auch Nein sagen können. Und da wurde er ganz wütend auf mich und hat gesagt, also wenn ich das gemacht hätte, wäre ich erschossen worden. Schluss. Mehr hat er nicht erzählt. An Bord. 6. Juni 1944. Ja, der 6. Juni 1944. Meine geliebte Ellen. Wie ich später gelesen habe, landeten die Alliierten in der Normandie an diesem Tag. Nur ein paar Minuten Aufenthalt, um dir liebe Grüße zu senden. Nun ist es endlich in Frankreich losgegangen. Es hat ja auch lange genug gedauert. Jetzt können wir wieder einmal zuschlagen und diese ungewisse Wartezeit ist vorbei. Ich denke, er hatte eine andere Haltung, als er in seinen Briefen geschrieben hat, weil er musste wohl immer daran denken, dass diese Briefe von den Oberen nachgelesen wurden. Meine liebe Ellen, Briefmarken werde ich kaum gebrauchen. Es ist nicht gut und ich sollte kein schlechtes Beispiel geben. Wenn du aber wegen der Feldpost Ärger haben solltest, musst du mir das gleich mitteilen. Dann müssten wir das schreiben lassen. Wenn ich nach Trondheim komme, werde ich dir selbstverständlich sofort Nachricht bringen, obwohl es manchmal an der Zeit hapert. Ich muss nämlich gewöhnlich erstdienstlich an Land und kann dann wegen der Uniform nicht bei dir vorbeikommen. Wenn das erledigt ist und ich mich umgezogen habe, ist es gewöhnlich spät geworden und ich befürchte dann immer, dass du dann nicht zu Hause bist. In Nordnorwegen, in Kirkenes, haben die Norweger Erz abgebaut. Und dieses Erz wurde von den Deutschen auf ihre eigenen Schiffe geladen. Und mein Vater gehörte zu den Begleitschiffen, die die Schiffe von Kirkenes bis nach Trondheim begleiteten. Manchmal möchte ich mit dem Schicksal hadern, dass es uns das alles so schwer macht. Aber das wäre sehr ungerecht und unbescheiden. Denn wir haben ja selbst festgestellt, dass wir doch viel Glück haben. Wo doch so manches von kleinen Zufälligkeiten abhängt, die bisher stets zu unseren Gunsten ausgefallen sind. Auch durfte Vater ja nicht sagen, wo er mit seinem Schiff gerade war, weil es herrschte ja auch Militärgeheimnis. Außerdem soll das Glück ja erkämpft sein. Und wenn wir das wollen, haben wir noch genügend zu erobern. Ein in den Schoß gefallenes Glück würde man vielleicht gar nicht als solches empfinden. Dein Wolf an Bord, 11. Juli 1944. Und da habe ich dann mal mir die Briefe genauer angesehen, wann er da war und wann er nicht da war. Und es gab eine große Säuberungsaktion in Nordnorwegen, weil die Deutschen hatten Angst, dass die Russen einfallen in Nordnorwegen. Und da sollten die Bauern aus ihren Höfen raus und nach Süden. Und viele wollten überhaupt nicht. Und die wurden dann erschossen, das Vieh auch. Und die Höfe wurden angebrannt. Und da habe ich geschaut, ob mein Vater da dabei gewesen sein könnte. Er könnte. Weil er nicht da war. 24. Juli 1944. Meine liebe Ellen, heute möchte ich gern Abschied nehmen von dir. Ich fahre auf Urlaub. Ich weiß noch nicht, wie ich diesen Brief zu dir schmuggeln soll. Denn ich habe ja nur Uniform bei mir und ich möchte dich nicht gerne kompromittieren. Aber irgendwie werde ich das schon schaffen. Ich warte also am Dienstag 16.30 Uhr an der Haltestelle auf dich. Falls du wegen etwaigen vielen Verkehrs dort mich nicht ansprechen willst, dann geh stur vorbei. Ich werde dir dann errötend, aber unauffällig folgen, bis die Lage geklärt ist. An Bord, 21. September 1944. Meine Ellen, fehlt doch zu sehr in Trondheim. Trotz des Sonnenscheins kommt keine rechte Lust auf. So bin ich, um wenigstens etwas Nützliches zu machen, zum Seekommandant gegangen und habe mir nochmal alle Papiere aufgeschrieben, die nötig sind zu einer Heirat. Vor allem interessierte mich deine rassenpolitische und politische Beurteilung. Wegen der ersten schrieb ich dir bereits, dass du am besten in Oslo, Rathusgate 17, Rådhusgate 17, Rathusgate 17, zum Einsatzstab wegener SS-Führer im Rassenwesen gehst. Dort wirst du sie sofort bekommen, wurde mir gesagt. Sonst dauert es lange. Ich hoffe, dass du das schaffst. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Wir müssen unsere Heirat ins Ungewisse verschieben oder wir müssen tapfer sein und uns zueinander bekennen, was ich für richtig halte. Denn wer sich selbst hilft, dem wird Gott helfen. Noch besteht die Aussicht, dass wir immer zusammen sein können. Was später für Bestimmungen kommen, wissen wir nicht. Du weißt ja, wie ich denke, und dass ich dich lieber heute zu meiner Frau mache als morgen. 1. November 1944. Wie wird es nun mit deiner rassenpolitischen Beurteilung? Am 21. Oktober ist der Antrag von meinem Kommando an den Reichskommissar in Oslo Abteilung Rassenwesen geschickt worden. Es steht auch drin, dass du von dem Antrag unterrichtet bist und dich mit den nötigen Papieren bei der dortigen Dienststelle melden wirst. Wenn du nun mal nach Oslo kommst, ist die Sache ja in Ordnung. Wenn dir das alles nicht möglich ist, musst du nach Oslo schreiben und darum bitten, dass du in Kristiansand zur Beurteilung darfst. Ich lege einen Zettel bei, was du ungefähr schreiben kannst. Warte aber nicht zu lange damit, sonst vernichtet vielleicht die Dienststelle den Antrag, wenn du nicht erscheinst und von dir hören lässt. 18. November 1944. In ein paar Tagen, meine Ellen, wirst du 21. Wo das Gesetz dir zubilligt, selbst über deine nähere und weitere Zukunft zu entscheiden. Du hast es eigentlich immer schon getan. Nun wünsche ich dir, meine gute Ellen, dass das, was du dir von Herzen wünschst, und ich glaube, es ist wohl unser beider Wunsch, in Erfüllung gehen möge. Nämlich, dass wir nach dem siegreich beendeten Kriege zusammen recht froh und glücklich werden mögen. Worüber meiner Ansicht nach gar kein Zweifel besteht. 8. Januar 1945. Sag mal, Ellen, von wem war eigentlich der SS-Brief? Vom Rassenpolitischen Amt oder von der politischen Stelle? Ich glaube von ersterem, da er Lichtbilder verlangte. Müssen aber die Lichtbilder nicht beglaubigt oder abgestempelt sein? Wenn ja, ist das ja dumm, dass wir das noch nicht getan haben, denn es verlängert wieder die Wartezeit. Aber wiederum denke ich mir, hätte das doch sicher mit im Brief gestanden, wenn es nötig gewesen wäre. Wie weit sind also nun deine Heiratspapiere? Ich brauche nur noch das Ehefähigkeitszeugnis, was ich jeden Augenblick hier bekommen kann, und die Zusage von der Partei. Hoffentlich bist du auch so fleißig gewesen. Du brauchst ja nur den ARIA-Nachweis. Ehefähigkeitszeugnis und die Lichtbilder. Alles andere läuft schon. Wie weit bist du damit? Denk daran, was ich dir damals sagte. Es ist zwar momentan sehr günstig mit unserer Heirat, aber es kann auch plötzlich wieder aus sein. 20. Januar 1945. Die Dienststelle in Oslo hat mir übrigens geantwortet. Sie schreibt, da sich Fräulein S. trotz mehrfacher Aufforderung nicht bei uns gemeldet hat, wird gebeten, von dort aus Weiteres zu veranlassen. Wenn sich Fräulein S. bei uns meldet, hat sie die Bilder von ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern mitzubringen. Nun, meine liebe Ellen, weiß ich ja, dass du in der vergangenen Zeit keine Gelegenheit zur Fahrt nach Oslo gehabt hast. Aber du hast doch selbst hingeschrieben? Deshalb ist mir das Schreiben von Oslo nicht ganz klar. 25. Januar 1945. Falls wir alles zusammen haben, dauert die Genehmigung vom Führer sehr lange. Man sprach von mehreren Jahren. Das ist nicht schön. Ich bin deshalb beim Oberlandesgerichtsrat gewesen und dieser hat mir auf meine Vorstellungen Folgendes gesagt. Es gibt noch einen anderen Weg, wo wir in etwa 2 bis 3 Monaten verheiratet sein können. Der Weg ist folgender. Du stellst den Antrag auf Einbürgerung. Das heißt aber, du bekommst die deutsche Staatsangehörigkeit. Formulare dazu habe ich hier. Der Antrag läuft dann 2 Monate bis zur Einbürgerung. Dann bist du Deutsche und wir können ohne weiteres sofort heiraten. Du würdest sowieso die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen, wenn wir heiraten. So bekommst du sie vorher, dann ist alles leichter. Aber alles hängt von deinem politischen und rassepolitischen Zeugnis ab. Und ich denke, das muss sie auch alles alleine gemacht haben. Weil der Großvater wusste ja nichts davon. Das hat sie nie erzählt. Er war ihre große Liebe und sie hatte nie einen anderen Mann, nur meinen Vater. Ja, Elsklei. Ja, Elsklei. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Auf See. 1. April 1945. Der Heimatort meines Leutnants ist nun auch in Feindesland gefallen. Er ist nun in völliger Ungewissheit über das Schicksal seiner Eltern und seiner Braut. Man muss hart sein in diesen Tagen. Die Pflicht geht weiter und das Leben muss weitergehen für die Pflichten. Es stehen so große Dinge auf dem Spiel, wogegen das Einzelschicksal verblasst. Mögen wir alles verlieren, was uns persönlich teuer ist. Mag die Lage noch so kritisch aussehen, den Glauben an unseren Führer und unseren Sieg verlieren wir nicht. Ich bin stolz auf dich, denn ich kenne deine Haltung, meine Ellen. Möge ein gütiges Schicksal mir dich erhalten, was auch geschehen mag. Sieg heil. Sieg heil, dein Wolf. Also meine Eltern haben in Trondheim geheiratet, 1945 im Mai. Meine Mutter hat erzählt, es wurde in einem Wäldchen ein Tisch aufgebaut mit weißer Tischdecke oder weißen Laken. Es waren Offiziere eingeladen, die mein Vater kannte. Und es hat ein deutscher Pfarrer die Trauung vollzogen. Danach gab es was zu essen aus Büchsen. Dann hat meine Mutter sich verabschiedet und ist mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. So war die Hochzeit, erzählt von meiner Mutter. Far, jeg vet ikke hvordan jeg skal fortelle deg det, men... Mutter hat erst erzählt, dass sie einen Deutschen geheiratet hatte, als sie sichtbar schwanger war. Und da, sagt sie, hat mein Großvater geweint. Leufjord, 1. März, 46. Meine große Ellen. Da es nun tatsächlich eine kleine Ellen gibt, bist du nun doch die große geworden. Bist du nun zufrieden? Ich glaube, meine Mutter war sehr prinzipienfest. Und das hat ihm wohl gefallen. Sie sagt, der Großvater hat sie immer beschützt. Es wurden ja auch den Frauen die Haare abgeschnitten, auch in Norwegen. Das hat er irgendwie nicht zugelassen. Ich will versuchen, morgen oder übermorgen wiederzukommen. Soll ich da wohl die kleinen Schuhe mitbringen, die Ellen einst so schön gestrickt hat? Den Schlafsack habe ich auch schon halb fertig. Die kleine Ellen hat doch gar keine Falten im Gesicht, wie die meisten Kinder. Sie ist doch sehr niedlich. 1. März 1946, Leufjord. Nach meiner Geburt haben wir dann ein paar Monate in Norwegen in einem Gefangenenlager gelebt. Das war in Orsen da, wo wir auch unsere Verwandtschaft haben, die ländliche Verwandtschaft. Dort an diesem Fjord war das Gefangenenlager. Und da wurde das eben alles abgewickelt, die ganzen Schiffe, wer dann wann nach Hause nach Deutschland fuhr. Und dann habe ich bei meinem Großvater in Trondheim gelebt. In Klebervæn 54. Ich weiß auch, dass es meinem Großvater verboten war, dieses Lager zu betreten. Und er hat es trotzdem gemacht. Er hat gesagt, da ist meine Tochter, meine Enkelin und die will ich jetzt sehen und ist reingegangen. Und das fand ich auch toll von ihm. Das waren ja die 3 Monate, bis mein Vater dann nach Deutschland fahren musste. Das waren ja die Bestimmungen so. Nun lagen wir 3 Tage in Bergen wegen Maschinenreparatur. Aber nun scheint alles in Ordnung zu sein. Am Montag, den 17.06., werde ich wohl in Kristiansand eintreffen. Dann nehme ich Abschied von Norwegen. Wie geht es dir? Was erzählt unser Töchterchen? Hat sie Sehnsucht nach meinen Liedern? Und du? Wie fühlst du dich? Hoffentlich gehen wir nicht in die russische Zone. Ich werde versuchen, dir von Kristiansand unser Ziel mitzuteilen. Ich bin gespannt, wie es in Deutschland aussehen wird und was wir beginnen werden. Es erstaunt mich, dass du dich immer noch auf norwegischem Boden befindest. Aber du hast es hier sicher besser als dort, wo du hinkommst. Und allzu lang kann es wohl nicht dauern, bis auch dein Boot den Kurs südwärts setzt. Trondheim, 3. Juli 1946. Ich war wohl da 3 Monate, als er zurück musste nach Deutschland. Und da muss es ein langes Gespräch gegeben haben zwischen meinem Vater und meinem Großvater. Und sie sind übereingekommen, dass meine Mutter mit mir so lange beim Großvater lebt, bis mein Vater in Deutschland was aufgebaut hat. Also berufsmäßig und irgendwie Wohngelegenheit hat. Wer hätte gedacht, dass unsere Trennung so lange dauern muss? Im Augenblick schläft Lillebar richtig gut und lächelt ab und zu ins Schlaf. Ja, du kannst glauben, sie ist lieb, lächelt und ist keck den ganzen Tag. Als ich gestern saß und einen Brief las, streckte sie die Hand aus und wollte ihn haben. Sie hat jetzt begonnen, nach Dingen zu greifen und hielt ihn fest, bis sie einschlief. Marviken, den 14. Juli 46. Meine Mädels, nun haben wir seeklar gemacht, und voraussichtlich geht die Fahrt bald los. Dann dauert es nur noch einige Tage und wir sind in Deutschland. Geht es dir und der Kleinen gut? Kann sie schon sprechen? Es ist so schade, dass ich diese schöne Zeit nicht miterlebe, aber es muss sein. Wir müssen ja erst eine neue Heimat haben, ehe ihr nachkommen könnt. Außerdem muss die größte Not vorbei sein. Post aus Deutschland habe ich auch hier leider nicht erhalten, obwohl die Verbindung sehr gut ist. Die Post von anderen Kameraden bringt keine guten Nachrichten aus der Heimat. Geliebter Wolf, Trondheim, 22. Juni 1946. Denk dir, als Frau eines Deutschen brauche ich jetzt eine Aufenthaltsgenehmigung für Norwegen. Heute habe ich sie abgeholt, aber leider gilt sie nur bis zum 15. August. Vater will sich am Montag umhören, ob man verlängern kann. Es ist ja möglich, dass die Aufenthaltsgenehmigungen quartalsweise ausgestellt werden. Lilleba wird von Tag zu Tag lustiger. Und sie vermisst sicher deine Lieder, denn sie lächelt, als ob sie sie wiedererkennt, wenn ich sie singe. Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm. Es hat von lauter Purpur ein Mäntlein um. Mein Wolf. Ja, wenn du diesen Brief erhältst, bist du wohl in meinem neuen Heimatland angekommen. Bin sowohl ängstlich und gespannt, wie es dir geht. Im Augenblick sitze ich mit Lilleba draußen. Du kannst glauben, dass der Kinderwagen schön geworden ist. Ich habe ihn Spray lackieren lassen, sodass er blank ist wie ein neues Auto. Keiner wird glauben, dass es selbst gemacht ist. Lilleba hat jetzt auch ein Bett. Ich habe Dettis borgen können und brauche keins zu kaufen. Als wir das Kinderbett geholt haben, bin ich mitgefahren. Osil hat auf Lilleba aufgepasst. Pers Wagen ist ja, wie du gesehen hast, ein ziemlich altes Modell, aber er fährt flott, das kannst du mir glauben. Es war merkwürdig, an den verschiedenen Lagern vorbeizufahren. Sie sind jetzt alle leer. In Soldatenheim sind jetzt die norwegischen Marinegäste eingezogen. Es sind jetzt nur noch 25 Deutsche in ganz Trøndelag und die sollen im Laufe der nächsten Wochen auch noch abreisen. Alle Menschen, die ich kenne, sind sehr angenehm. Aber am allerbesten und liebsten gegrüßt wirst du von Lilleba und mir, mein guter Wolf. Ich bin so froh und glücklich, dass ich dich habe. Einen recht lieben Gute-Nacht-Kuss. Gute-Nacht-Kuss. Deine Frau. Meine Frau. Trondheim, 21. Juli 1946. Ostertreier, 28. Juli 1946. Meine lieben fernen Mädels. Meine lieben fernen Mädels. Meine lieben fernen Mädels. Da ich heute am Sonntag etwas Ruhe habe, will ich euch meine Heimfahrt schildern. Wir bekamen Kristiansand kurz den Befehl, uns für die Fahrt fertig zu machen. Nach 2 Tagen und 2 Nächten erreichten wir Kiel. Dort kam gleich ein dicker Engländer an Bord, der uns kurz erklärte, dass wir innerhalb von 10 Minuten von Bord sein müssten, dabei keinerlei Lebensmittel, auch keine übergesparten, mitnehmen dürften, andernfalls wir mit Gefängnis bestraft würden. Es fand eine sofortige Kontrolle aller Gepäckstücke statt. Von den Mannschaften wird keiner entlassen. Auch ein Feldwebel, der seine Frau aus Norwegen mitgebracht hat, muss da bleiben, obwohl die Frau nun sicher ins Flüchtlingslager muss, da sie hier keine Verwandten hat. Wir Offiziere werden entlassen. Aber vorher bekommen wir unsere 3 Wochen Urlaub, die ich mit Weinhold in Ostertreier bei der Erntehilfe verbringe. Das hat 2 Vorteile. Erstens gewöhnt man sich an die schwere Arbeit und zweitens kann man sich täglich satt essen. Während meines Urlaubs will ich mich nach weiterer Klärung umsehen. In Kiel kann ich sofort eine Arbeit beim Bau beginnen. Aber die Großstadt ist ungünstig wegen der Ernährung. Deshalb will ich es vorher noch in Eckernförde versuchen. Seid lieb gegrüßt und geküsst, meine beiden, von eurem Wolf. Kiel, 16. August 1946. Meine Frau. Die Erntehilfe bei Weinholz Verwandten ist beendet. Wir haben viel gearbeitet. Es war sehr schön und die Zeit ist schnell vergangen. Inzwischen war ich auch in Hamburg und Eckernförde. Überall dasselbe. Alle Wohnungen überfüllt, Hotels nicht vorhanden. Man schläft nachts dicht gedrängt in Turnhallen oder Luftschutzbunkern mit fremden Menschen zusammen. Gestohlen wird furchtbar viel. Ungeziefer habe ich glücklicherweise noch nicht. Ich habe auch versucht, in die russische Zone zur Mutter zu kommen. Das ist aber nur auf schwarzem Wege möglich. Vielleicht wird es später besser. Ich will nun sehen, falls ihr Norwegen verlassen müsst, ob die Möglichkeit besteht, offiziell in die russische Zone einzureisen. Bärbel kann euch dann abholen. Sie spricht Russisch. Dann ist es nicht ganz so gefährlich, denn ansonsten hört man die schlimmsten Sachen. Mutter schreibt und fragt nach euch. Sie schreibt wenig über die Lage in der russischen Zone. Ich kann allerdings vorläufig noch nicht dorthin, da, wie man erzählt, junge Männer und ehemalige Offiziere spurlos verschwinden. Bleib, wenn es irgend möglich ist. mit unserer Kleinen in Norwegen. Hier ist es grausam. Alle Fabriken liegen still. Es gibt keine Rohstoffe, keine Kohle. Ich hörte gerade, dass 6000 deutsch-norwegische Kinder wieder nach Norwegen geholt werden sollen. Wenn es so ist, wirst du auch vorläufig dort bleiben können. Die Briefe meines Vaters, die hat ja meine Mutter alle aufgehoben. Die hat sie mitgebracht und hat sie aufgehoben. Mein lieber Wolf. In einem Koffer auf dem Dachboden, wo wir gewohnt haben, an der Märchenwiese. Mein liebster Wolf. Und die Briefe meiner Mutter, da kriegte ich einen Anruf von dem Dieter Bayer, dem ich sehr dankbar bin, der da noch wohnt, der da mal seinen Boden aufgeräumt hat. Und der hat 2014 hat er mich angerufen und hat gesagt, willst du nicht mal kommen? Ich habe hier Briefe deiner Mutter gefunden. Nun sitze ich seit einer Woche in Kiel und warte auf meine Entlassung. Ich habe bereits meine ganze Wäsche und alle Kleinigkeiten nach Hause geschickt. Es sind 81 Päckchen geworden, denn jedes durfte nur 500 Gramm wiegen. Ich habe jedes einzelne in Leinen eingenäht, da es ja kein Papier gibt. Das Leinen stammt von meinen Fußlappen. Es war eine mühselige Arbeit, aber ich hoffe, dass dafür alles sicher ankommt. Schreib mir doch ab heute nach Machern. Kiel, den 12.09.46. Meine liebe Frau, nun ist es soweit. Am kommenden Sonnabend werde ich entlassen. Da am darauffolgenden Tag ein Flüchtlingstransport in die russische Zone geht, habe ich mich dort angeschlossen. Ich gehe also zunächst als Flüchtling hinüber. Was macht meine Tochter? Hält sie es so lange ohne Papa aus? Und wie geht es dir? Habe lange nichts von dir gehört. Per sitzt gerade bei Lilleba und erzählt ihr, wie gemütlich wir es zu Weihnachten bei ihm zu Hause haben werden. Ja, sie machen alles, was sie können für Lilleba und mich. Und ich fand traurig, dass es nur 29 waren. Vaters Briefe, also die sind alle noch da. Alle, jede Notiz, alles. Aber trotzdem, ich kann nicht vollkommen glücklich werden ohne dich. Ihr könnt euch gar nicht denken, was für große Sehnsucht ich nach euch habe. Im Traum bist du bei mir, Wolf. Und ich drücke dich ganz, ganz fest zu mir. So wie du es immer machtest. Hier zu Hause habe ich viel Arbeit. Von morgens 6 Uhr bis abends 10 Uhr bin ich am Werken. Die vordere Stube habe ich nun fertig. Wände gesäubert, Fußboden ausgebessert, Möbel poliert, gebohnert und so weiter. Nun kommt unsere Schlafstube, dann die anderen Räume. Du musst bedenken, man bekommt nichts zu kaufen hier. Keine Farbe, kein Handwerkszeug, das alte ist gestohlen. Keine Nagel, kein Holz, kein Zement, keine Steine, nichts. So flickt man Altes mit Altem. Abends bin ich dann todmüde und sinke ins Bett. Machern, 20. Oktober 1946. Die Nachricht über die Verlängerung deiner Aufenthaltsgenehmigung nehme ich mit gemischten Gefühlen auf. Einmal ist es wunderbar für dich und unsere Kleine, dass du es mit ihr in Trondheim so gut hast. Zum anderen ist es natürlich schwer, so allein zu sein. Aber es muss sein, es ist besser für euch. Das Nächstliegende ist die wenige Ernährung, die es gibt. So wenig, wie ihr es euch dort oben nicht vorstellen könnt. Für den Winter kommt der Kohlenmangel dazu. Aber auch sonst ist hier bei uns nicht alles so, wie es eigentlich sein sollte. Mutter und Tochter vertragen sich nicht. Bärbel führt ihr Leben auf ihre Art, hat sich sehr zu ihren Ungunsten verändert. Ich wünschte, sie ginge weg. Am Donnerstag fange ich als Zimmermann in Machern an zu arbeiten. Dann kann ich zu Hause weniger tun, aber bis ihr kommt, ist alles fertig. Machern, den 4. November 1946. Meine lieben Mädels, es ist nicht schön, ohne euch zu sein. Ich lebe jetzt davon, dass ich meine Sachen gegen Kartoffeln tausche. Die sind dann die Hauptnahrung. Ich glaube, die Mutter gibt den größten Teil ihres Essens mir, weil ich sonst die schwere Arbeit auf dem Bau nicht schaffen würde. Sie streitet es aber ab. Ich arbeite 9,5 Stunden am Tag auf der Baustelle. Und anschließend erledige ich noch die Arbeit zu Hause. Ich bin jetzt dabei, Bäume zu roden, damit wir einen Garten bekommen. Ja, nun ist wieder Gott sei gelobt Abend. Und ich sehe mit Sehnsucht dem Tag entgegen, Wolf, an dem das Wiedersehen stattfinden kann. Hoffentlich schickst du bald ein Foto von der Kleinen. Ich mag doch nicht noch länger warten. Selbst wenn ich hier bei Vater bin und es in jeder Weise gut habe, fehlst du mir allzu sehr. Wenn es nicht um Lilleba ginge, wäre ich schon lange bei dir. Hat die Kleine gar keine Sehnsucht nach mir? Du erzählst ihr vielleicht zu wenig von mir. Ich bin nicht undankbar gegen die zu Hause. Aber das Einzige, was mich richtig froh machen kann, ist Lilleba und deine Briefe. Du schreibst mir so schöne Briefe, sodass ich ganz glücklich bin. Ansonsten geht die Zeit ihren gewohnten Gang. Ich hoffe, dass meine Zeilen nicht weniger nett sind, obwohl es bei den hiesigen Zuständen schon möglich ist. Es schneite ununterbrochen 3 Tage und jetzt haben wir 10 Grad Kälte und eine Masse Schnee. Die Leute hier hungern und frieren nach wie vor. Deshalb wird jede Nacht irgendwo eingebrochen und alles Essbare gestohlen. Ich bekomme große Lust, Ski zu fahren. Aber an der Grokalbahn steht kein Wolf und wartet auf mich. Bei uns im Wald wohnt eine Flüchtlingsfrau mit Kind. Diese haben sie vorgestern, als sie einkaufen war, alles ausgeräumt. Ersatz bekommt sie nicht. Wir haben 2 Zentner Kartoffeln bekommen, mit denen wir bis Juli auskommen müssen. Ich habe sie im Wohnzimmer gelagert, damit sie nicht gestohlen werden. In der Dunkelheit wagen sich nur wenige aus dem Haus, Frauen schon gar nicht. Ich nehme immer einen großen Hammerstiel mit. Ich komme mir manchmal vor wie im Wilden Westen. Soll von allen hier zu Hause grüßen. Grüße du deine Mutter und Bärbel von uns. Ich fürchte, dass man der Mutter etwas antun könnte, wenn ich nicht da bin. Aber die Hunde werden sich rechtzeitig melden, wenn jemand einen Versuch startet. Und du sei vielmals gegrüßt und geküsst. Im Sommer, wenn ihr kommt, wird es besser sein. Von deinen beiden Frauen. Und jetzt, meine Frauen, wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest. Ich werde an euch denken. Die Kleine wird zum ersten Mal einen Weihnachtsbaum sehen. Trondheim, 16. November 1946. Machern, den 1. Dezember 1946. Machern, den 21. Dezember 1946. Meine geliebte Frau, ich habe dir leider an keinem Tag der Woche schreiben können. Wir haben jeden Tag im Dunkeln gesessen. Es gab keinen Strom und unsere Notlichter sind verbraucht. Wir haben jetzt 6 Zentner Kohle erhalten. Die müssen für den Winter reichen. An den Wänden, innen, bildet sich eine dicke Eisschicht und alles wird feucht. Mir macht es nichts aus, aber ich bin froh, dass ihr, meine Lieben, das nicht miterleben müsst. In letzter Zeit hat Bärbel viel Essen besorgt. Eigentlich haben wir davon gelebt. Sie gibt den russischen Offiziersfrauen Musik- und Sprachunterricht, nimmt dafür aber kein Geld, sondern Lebensmittel. Bekommt auf die Art mal ein Brot, mal etwas Mehl und teilt es mit uns. Manchmal fluche ich, wie weit es mit uns gekommen ist. Ein recht frohes neues Jahr. Grüß mir mein Töchterchen und du bekommst einen langen Kuss von deinem Wolf. Trondheim, 10. Januar 1947. Lilleba ist gesund und munter und du kannst glauben, dass sie im Essen tüchtig geworden ist. Isst jetzt 1 Ei pro Tag, Banane, davon ist sie begeistert, Apfelsine, des Weiteren Milch und Brot und Fischbouletten. Sie ist auch tüchtig im Kauen, auch wenn nur 1 Zahn den Weg nach draußen gefunden hat. Aber wir warten gespannt auf mehrere. Ich freue mich, dass unsere Kleine Bananen und Apfelsinen hat. Die hiesigen Kinder wissen gar nicht, was das ist. Heute stand in der Zeitung Geschenkpakete nach Deutschland ab 15. Januar. Aber leider stand ein großes Fragezeichen dahinter. Wir wollen warten und sehen. Ich bin sehr dünn geworden. Wie kommt es nur, dass du so abmagerst? Hier wäre das kein Wunder, aber in Trondheim hast du doch alles. Werde mir nicht krank. Per nennt es Liebeskummer. Ja, wer weiß. Im Augenblick bin ich nicht auf dem Posten. Hab's im Rücken, Rheuma oder Hexenschuss. Ich hab mich wohl überhoben beim Baumstämme schleppen. Heute sind wieder 22 Grad Kälte. Für unsere Winter außerordentlich hart. Fast alle Betriebe und Schulen sind nun geschlossen wegen des Kohlenmangels. Ab jetzt zähle ich die Tage, bis ihr bei mir seid. Ich sitze in der Küche, in der es trotz Ofen nur 3 Grad plus sind. Ich bin bekleidet mit Strickjacken und Pelzen. So friere ich nicht. Ich habe sogar eine Fellhose. Es geht mir gut. Lilleba macht immer Freude. Sprechversuche macht sie auch schon. Per, sagt sie ganz deutlich, zu Großvater Baba. Zu mir sagt sie Mom. Das klingt sehr englisch. Und ihren Papap sieht sie leider nur auf dem Foto. Was sie in den ersten 3 Monaten gesehen hat, weiß sie nicht mehr. Für heute liebe Grüße von uns an euch. Von mir bist du gegrüßt und geküsst, deine Frau. Machern, den 14. Juni 1947. Meine ferne Geliebte, Der Postverkehr scheint nicht mehr zu klappen. Ich habe ewig lange keine Post von dir erhalten. Hier in Machern sind viele Flüchtlinge aus Schlesien eingetroffen. Unsere Zimmer bleiben aber unbesetzt, da ich deine Zuzugsgenehmigung habe und deine Ankunft erwarte. Ich muss dich bedauern, wenn ich daran denke, was du alles schleppen sollst. Ich habe dir ja mit der Zeit so viel aufgeschrieben, was wir brauchen könnten. Eben fallen mir Kerzen ein. Aber du musst selbst sehen, was du tragen kannst. Uns geht es soweit gut. Im August gibt es wieder Kartoffeln. Bis dahin heißt es eben durchhalten. 21. Juni, 47. Es bekümmert mich sehr, dass du so abgemagert bist. Woran liegt das nur? Wenn ich im Großen und Ganzen an die Ernährungslage denke, dürfte ich nie schreiben, komm bald. Aber ich habe so große Sehnsucht nach euch, und dir geht es nicht anders. Vielleicht ist deine Abmagerung psychischer Natur. Wenn man das wüsste, kannst du gleich kommen. Schreib bald, dass du wieder ganz gesund bist. Und wenn du dich stark genug fühlst, dann komm zu mir. Dein Wolf. Den 8. Juli 1947. Gestern und heute habe ich nun ein Kinderbett gebaut. Es ist nur 95 cm lang. Ich hatte nicht mehr Holz, aber ich glaube, ein Jahr lang kann die Kleine darin schlafen. Wie groß ist sie denn jetzt? Im Großen und Ganzen weißt du nun, was dich hier erwartet. Ich habe dir so ziemlich alles geschildert. Alles ist primitiv, aber im Sommer ist es sehr schön hier. Damit du dir ein Bild über das Essen machen kannst, schreibe ich dir die tägliche Ration, die jedem zusteht, auf. 300 Gramm Brot, 20 Gramm Nährmittel, also Grieß oder ähnliches, 20 Gramm Zucker, 20 Gramm Fleisch, 10 Gramm Fett, 30 Gramm Marmelade, einmal monatlich 125 Gramm Kaffeeersatz. Das ist alles. Wiege dir am besten mal so eine Tagesration ab, um zu sehen, wovon du in Zukunft leben musst. Machern, den 20. Oktober 1947. Meine geliebte Frau. Alles überstürzt sich jetzt hier. Ich weiß kaum noch ein noch aus, was soll ich zuerst tun? Die Ingenieurschule hat mich zur Aufnahmeprüfung zugelassen. Diese ist am 23., also müsste ich mir noch etwas anschauen. Aber ich musste so viele Briefe schreiben, um Bescheinigungen anzufordern. Ich war nun in keiner Partei und keiner Nazi-Organisation und dachte, alles ginge klar. Aber nach den hiesigen Bestimmungen dürfen ehemalige Reserveoffiziere nicht studieren. Nun muss ich Beurteilung von früheren Kameraden einholen. Danach können Ausnahmen gemacht werden. Heute kam das Päckchen vom 23. August an. Die Seife ist wunderbar. Endlich habe ich mich wieder mit Seife gewaschen, habe sonst nur Sand gehabt. Falls du Schwierigkeiten mit der Abfahrt hast, mach nichts mit Gewalt. Denk daran, dass das Leben hier nicht schön ist, nur die Natur ist die gleiche geblieben. Es ist einsam, in einem Zimmer zu schlafen, in dem drei Betten stehen, zwei große und ein kleines. Wann seid ihr wohl bei mir? Wolf. Mein liebster Wolf. Was lernst du eigentlich, was so viel Zeit braucht? Du schreibst so oft, dass du lernst wie immer und ich weiß nicht was. Liebe. Gute. Vielleicht soll ich es nicht wissen? Oder hast du bloß vergessen, es zu erzählen? Ich studiere für mich Betriebswirtschaftslehre und hoffe, es darin weiterzubringen, um später einen Posten ausfüllen zu können. Vorläufig bin ich weiter Fabrikarbeiter. Dein Wolf. Den 11. März 1948. Ich habe eine zweite Absage für das Studium erhalten, weil ich den Dienstrang Oberleutnant hatte. Heute Abend will ich so tief an dich denken, dass ich von dir träumen kann. Habe es sehr oft geschafft. Deine Frau. 20. Februar 1949. Was wird mit Deutschland werden? Die Zonengrenze eine gewaltsame Spaltung. Es wird gehetzt und gespeit. Kommt Krieg, wieder Krieg? Und wann geht es dann los? Jeder Mensch möchte Frieden, damit er, was verloren, wieder aufbauen kann. Aber nein, es kommt die Politik und hetzt die Menschen gegeneinander. Wenn ich in den Spiegel sehe, erschrecke ich vor mir. Trondheim, 28. Mai 1949. Mein Wolf. Es ist, als ob die Zeit hier allein mit unserem kleinen Mädchen keine Wirklichkeit ist. Es ist, als ob etwas nicht richtig dazugehört. Ja, ich weiß nicht richtig. Eines Tages werde ich wohl bei dir aufwachen aus meinen widerlichen Träumen und wieder ganz restlos glücklich sein, wie damals am Lofjord. Hier ein paar Aufnahmen, damit du siehst, wie wir geworden sind in der Zwischenzeit. Hier hat sich nicht viel verändert, nur dass ich persönlich mehr Glück habe. Ich habe ein paar gute Stellen in Aussicht und diesmal sieht es aus, als ob ich wirklich Erfolg habe. Auch hier in Klingenthal habe ich in dem Betrieb, in dem ich seit einem Jahr arbeite, eine gute Stellung bekommen. Aber nun werde ich in Leipzig als Betriebswirtschaftler anfangen. Heute ist der 12. Die Blockade ist aufgehoben, immerhin eine Erleichterung. Seid lieb gegrüßt von eurem Vati. Grüße auch an die anderen. Klingenthal, den 29. Mai 1949. Ich bin froh, dass du meine Briefe nicht erhalten hast. So nett waren sie nämlich nicht. Von dir habe ich während der ganzen Zeit nur einen Brief erhalten. Am 1. Juli fange ich nun in Leipzig an zu arbeiten. Ich werde sehr viel leisten müssen und freue mich sehr darauf. Weiter kann ich dir Gutes berichten. Es gibt jetzt Kartoffeln frei zu kaufen. Wenn auch noch Fleisch und Fett fehlen, so kann man sich jedenfalls satt essen. Machern bei Leipzig, den 4. Juli 1949. Nun habe ich also meine Stellung in Leipzig angetreten. Ich bin sehr zufrieden, denn ich habe viel zu tun und es ist eine Arbeit, die mir sehr liegt. Hab Dank für die Bilder. Unsere Kleine gefällt mir sehr. Habt ihr nicht eines, wo ihr beide drauf seid, das ich mir auf den Schreibtisch stellen kann? Euer Mann und Vater. Trondheim, 16. September 1949. Mein Wolf, ich freue mich sehr, dass du eine Anstellung gefunden hast, die dir gefällt. Lilleber hat Keuchhusten bekommen. Es tut weh zu sehen, wenn die Hustenanfälle kommen, aber ansonsten ist sie munter. Und wenn ich auf dem Gebiet der Gesundheit bin, muss ich auch mich selbst mitnehmen. Eine spezielle Krankheit ist bei mir nicht zu finden, aber ich bin eben erschreckend dünn. Ich soll nun in einem Monat zur Kontrolle kommen. Der Arzt sagte den Abschiedssatz: Sie haben doch wohl nicht Liebeskummer, Fräulein. Ich versuchte so gut ich konnte zu lächeln und sagte, vielleicht das. Ab und zu gehe ich ins Kino und ins Theater. Aber was ist das alles ohne dich? Ich finde viele Male, dass alles hoffnungslos ist. Jetzt spielt man Smetanas Moldau im Radio. Das ist eines der schönsten Musikstücke, die ich weiß. Ja, in der vergangenen Zeit habe ich viel Geborgenheit in der Musik gefunden. Sie hat mir über vieles hinweggeholfen. Soll dich selbstverständlich sehr von deiner Tochter grüßen, die nicht richtig versteht, warum Papa bei seiner Mama in Deutschland sein muss und nicht bei uns. Einen lieben guten Nachtkuss von uns beiden, deine Frau. 11. Dezember 1949. Dieses Weihnachtsfest wird das letzte sein, das ich ohne euch verbringen muss. Es sind eigentlich nur noch ein paar Wochen und ihr werdet hier sein. In Leipzig werde ich dann auf dem Bahnsteig stehen, wie damals am Kai von Husnes. Weißt du noch? Nur gibt es einen Unterschied. Weißt du ihn? Ich erwarte jetzt zwei Frauen. Leipzig, den 11. Mai 1950. Nun jährt sich zum 5. Mal der Tag, an dem wir im Wald von Nordblitt bei herrlichem Sonnenschein getraut wurden. 5 Jahre, Ellen. Eine lange oder kurze Zeit? Klein Ellen ist nun schon 4 Jahre alt. Und du, Ellen? Schwer ist dir in letzter Zeit der Trauring geworden, aber hoffentlich nicht schwerer, als wenn ihr hier alle Nöte hättet miterleben müssen. Leipzig, den 8. Mai 1951. Meine liebe Ellen, zum 6. Male jährt sich der Tag, an dem wir unseren Bund eingingen. Rasend verging die Zeit und ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. Man kann wohl Pläne schmieden, aber das Schicksal formt doch das Leben, wie es will, und kümmert sich nicht um uns. Ich wollte dir eigentlich etwas recht Nettes schreiben für diesen Tag, aber ich habe wohl nicht die Stimmung dazu. Ich bin in der letzten Zeit so arg durcheinander mit meinem Inneren. So etwas dürfte ja nicht vorkommen, aber das Leben ist oft stärker als man selbst. Vielleicht immer. Hast du meinen Brief im April nicht erhalten? Jedenfalls kam keine Antwort. Ist dir irgendetwas, Ellen? Dann schreibe mir. Ich werde dir nächstens auch mal mein Herz ausschütten, sobald ich mich wieder besser fühle. Also mir wurde ja gesagt, ja, wir fahren jetzt zu deinem Vater. Ich kannte meinen Vater nur von einem Foto was auf dem Klavier stand. Und da ist er in Uniform. Und heutzutage weiß ich, dass das so eine Mütze war, wo auch das Hakenkreuz drauf war. So kannte ich ihn. Und ich muss noch sagen, das fand ich im Nachhinein von meinem Großvater toll, dass er dieses Foto hat stehen lassen auf dem Klavier, auch wenn Besuch kam. Und dann hat er uns zum Bahnhof gebracht und ich dachte, ich sehe dann diesen Vater endlich wieder, den ich ja nicht kannte. Und mein Großvater, ich glaube, er war sehr traurig, weil er hat sich sehr an mich gewöhnt. Und da hat er mir so eine Papptrompete gegeben und hat gesagt, du guckst aus dem Fenster und bläst so lange, wie du mich siehst. Wenn du mich nicht mehr siehst, hörst du auf. Und da habe ich das dann auch gemacht, aber ich glaube, ich war sehr traurig. Und wenn ich das jetzt erzähle, bin ich auch gleich traurig wieder. Leipzig, den 11. Juli 1951. Liebe gute Ellen, ich habe sehr lange gezögert, um nicht unnötig Beunruhigung dir zu machen. Denn ich dachte, es würde sich wieder ändern. Vielleicht war mein Schweigen schlimmer als eine Nachricht, ich weiß es nicht. Es ist eben schwer, so etwas zu schreiben. Und ich tue es nur deshalb, weil du es wissen musst, wie es um mich steht. Als ich geboren wurde, war ich staatenlos. Und so bin ich auch nach Deutschland gekommen, staatenlos. Also ich war 6 Jahre alt, wurde 7. Wir sind nach Deutschland über Schweden gefahren, über Stockholm. Dort sind wir in ein Flugzeug gestiegen. Wann seid ihr wohl bei mir? Sieh mal, Ellen, du weißt ja. Leipzig, den 11. Juli 1951. Ich habe stets mit Freude an euer Kommen gedacht, habe Sonntag für Sonntag in Machern gearbeitet, um in unserem winzigen Häuschen möglichst alles schön zu machen, soweit es eben heute geht. Du weißt auch, dass ich jedes Mal, wenn es so aussah, als könntet ihr kommen, freudig reagiert habe und doch alles dazu vorbereitet habe. 4. September 1951. Liebe Ellen, ja, ich bin auch der Meinung, dass wir uns aussprechen sollten. Schreib mir bitte, wann du in Berlin ankommst. Ich möchte dich natürlich gern selbst abholen, aber dann müsstest du zu einem bestimmten Zeitpunkt in Berlin eintreffen. Wegen Abschlussarbeiten im Büro kann ich vor dem 18.10. nicht weg. Gelandet in Hamburg und dann ging es weiter nach Berlin. Und in Berlin stand ein Mann im braunen Wintermantel mit so einem Gürtel um die Taille, wodurch er ganz fett aussah. Und das sollte mein Vater sein. Hätten wir jemals gedacht, dass unsere Trennung so lange dauern muss? Ja, und was ist denn nun passiert? Nun schreibst du mir, dass du eventuell auf Besuch kommst oder auch nicht kommen wirst. Und das ist eben das Schlimme, Ellen. Ich weiß nicht, ich freue mich nicht. Ich kann mich nicht darauf freuen, auch wenn ich es versuchen will. Es ist so unschön, Ellen. Aber ich muss doch offen sein zu dir, damit du über meinen Zustand unterrichtet bist. Und da war ich erst mal ganz entsetzt. Dann haben wir im Restaurant gesessen. Dort habe ich gesehen, dass sie sich unterm Tisch an den Händen gefasst haben, beide. Und da war ich schon ganz eifersüchtig. Später hat sich dann Mutter bei ihm eingehakt und da habe ich geweint. Es ist geradezu so, dass ich im Augenblick denke, dass wenn du schreiben würdest, ihr wolltet es vorziehen, in Norwegen zu bleiben, ich das als das Beste für euch ansehen würde. Und dann sind wir nach Leipzig gefahren und in Leipzig wohnte mein Vater zur Untermiete. Bei einer Familie in Bölitz-Ehrenberg. Später erzählte mir Mutter dann, dass die Frauen im Haus sich unterhalten hatten und sie mitgekriegt hat, dass die gesagt haben, ja, jetzt hat er seine Frau hier, was macht er denn jetzt mit der anderen? Ja, nun ist es heraus, Ellen. Und mir ist leichter zumute, als wenn man es so allein herumschleppen muss. Wenn ich dir jetzt damit sehr weh tue, Ellen, ist es doch aber besser, als wenn du mit ganz falschen Vorstellungen zu unserem Treffen kommst. Sei nicht so traurig, Ellen. Es ist für uns beide nicht leicht. Denn wenn du einmal hier bist, ist eine gewollte Rückkehr in deine Heimat sehr, sehr schwer, wenn nicht unmöglich. Und es wäre doch für beide Teile furchtbar, eine Ehe zu führen, wie es jetzt meistens der Fall ist. Wir haben uns das alles vor Jahren einmal ganz anders vorgestellt. Wenn das nun nicht mehr so ist, dann ist doch die Enttäuschung umso schlimmer. Deshalb dachte ich, ist es besser, wenn du in deiner Heimat bleibst, wo du all deine Freunde und Verwandten hast. Übrigens würde ich selbstverständlich, wenn du es für richtig hältst, Klein Ellen nehmen. Ich würde mich sogar riesig darüber freuen. Aber ich glaube nicht daran, dass sie von dir weggehen würde. Später, als ich 14 war, hat sie mir dann erzählt, dass Vater eine andere Frau hat, und zwar eine Arbeitskollegin. Und das hat mich natürlich sehr getroffen als 14-Jährige, und ich wusste nicht, wie ich meiner Mutter helfen sollte. Also bin ich zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, hör mal zu, ich weiß, dass du eine andere Frau hast, und wenn du nicht damit aufhörst, gehe ich zu deiner Gewerkschaftsvorsitzenden. Dann hat mein Vater gelacht und gelacht. Nichts weiter. Meine Ellen. Trondheim, 9. Juni 1945. Dein liebes Gesicht war gestern so traurig, als du wegfuhrst. Ich kann das nicht vergessen, denn ich habe mich ja so dumm benommen. Ich habe dich ja so unendlich lieb, meine Ellen, so lieb, dass nur du meinem Leben wieder Inhalt gibst. Und später, als ich die Briefe gelesen habe, da habe ich begriffen, dass ich als kleinstes Kind auch schon immer getröstet habe. Und ich freue mich schon so auf 17 Uhr, wo ich dich am Tor erwarten werde. Und ich bin so unendlich traurig, dass sie so ein Leben hatte. Dass sie nicht gesagt hat, so, es ist Schluss, ich gehe nach Norwegen zurück. Ich habe ihr das geraten, da war sie 50. Und da hat sie gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich kann nicht zugeben, dass ich unglücklich geworden bin. Meine Kinder waren ja zum ersten Mal mit mir in Norwegen gleich nach der Wende. Da habe ich eine Cousine in Oslo besucht, und meine älteste Tochter erzählt mir, dass, es klingt vielleicht mystisch jetzt, aber sie sagt, irgendwas ist mit ihr in Norwegen. Irgendwelche Sinne sind von dort. Aber kann ja sein, dass in den Genen irgendwas ist, eine Erinnerung. Und die fühlen sich sehr, sehr wohl, meine Kinder, da. Mein Enkel auch, aber der hat jetzt andere Pläne, der hat jetzt eine Freundin, und da interessiert er sich jetzt nicht mehr so. Er ist jetzt 19 und da ist die erste Liebe da und wunderbar und toll. Es fing an mit einem Handschuh. Ja, mein Schärster, ja, wird. Sie haben ihren Handschuh verloren. Mein lieber Wolf, meine lieben fernen Mädels. Hörspiel von Anne Osterloh, nach Briefen von Ellen Schersul und Wolfgang Hellwig. Mit Lise Riesom-Olsen, Ole Lagerpusch und Ellen Hellwig. Schnitt Christian Grund, Ton André Lühr, Regieassistenz Hanna Bickhoff, Dramaturgie und Regie Steffen Moratz. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2022.